siehst du es nicht? Millionen, sie sterben, sterben in Sünde und Not, warten auf jemand, der sie führt zu Jesus, der sie zurückbringt zu Gott. Warten auf Rettung aus der Not, warten auf jemand, der rettet vom Tod. Warten auf jemand, der sie führt zu Jesus, der sie zurückbringt zu Siehst du es nicht? Millionen, sie warten, warten auf Liebe und Glück, warten auf jemand, der sie führt zu Jesus, der bringt den Himmel zurück. Warten auf Rettung aus der Not, warten auf jemand, der rettet vom Tod. Warten auf jemand, der sie führt zu Jesus, der sie zurückbringt zu Siehst du es nicht? Millionen voll Sehnsucht warten auf Frieden und Heil. Warten auf jemand, der sie führt zu Jesus, wo ihnen Licht wird zuteil. Warten auf Rettung aus der Not, warten auf jemand, der rettet vom Tod. Warten auf jemand, der sie führt zu Jesus, der sie zurück.